Şen. Hallo, guten Abend. Ich bin Ünbaste. Ich bin als Assistent Ersin auf dieser Station tätig und heute für Sie zuständig. Ich würde gerne mit Ihnen das Aufnahmegespräch durchführen. Sind Sie damit einverstanden? Ja. Ich würde gerne erstmal ein paar Fragen zu Ihrer Person stellen. Wie heißen Sie? Ich heiße Hans-Peter Engelbrecht. Könnten Sie bitte Ihre Nach- und Vornamen buchstabieren? Ja, Hans-Peter schreibt sich Hans. Ein Minuszeichen, dann Peter, Peter. Hans-Peter ist der Vorname. Und Engelbrecht, Engel, wie der Engel. Bre. C, H und T, Engelbrecht. Herr Engelbrecht, wie alt sind Sie? Ich bin 61. Wann sind Sie genau geboren? Am 5. Februar 1962. Wie groß und wie schwer sind Sie? 1,81 Meter. Und 86 Kilo. Herr Engelbrecht, was führt Sie zu uns? Was für Beschwerden haben Sie? Ja, ich habe jetzt so seit circa 3 Stunden habe ich sehr starke Luftnot. Ich kann mich gar nicht mehr flach hinlegen. Das kann ich nicht. Da wird die Luftnot noch viel schlimmer. Die Luftnot war in den letzten Wochen auch vorhanden, aber nicht so schlimm wie jetzt seit 3 Stunden. Haben Sie Brustschmerzen? Nein, keine Schmerzen. Jetzt muss ich unser Gespräch pausieren. Ich muss Ihre Vitalparameter messen und ein EKG schreiben. Okay. Bitte legen Sie auf dem Liege auf. Jetzt Ihr Vitalparameter ist stabil. Können wir weitermachen? Ja, können wir. Sie haben gesagt, Sie haben starke Luftnot seit 3 Stunden. Wann ist diese Schmerzen erstmal? Wie sind die Schmerzen aufgetreten? Sie haben gesagt, seit letzten 3 Wochen, oder? Nee, also ich habe ja keine Schmerzen. Das ist starke Luftnot. Ich bekomme keine Luft. Und das ist jetzt ganz schlimm seit 3 Stunden. Aber in den letzten Wochen habe ich auch schlecht Luft bekommen. Aber nicht so schlimm wie jetzt heute. Ich konnte nicht mehr die Treppen richtig hochsteigen. Ich wohne im 2. Stockwerk. Und da muss ich dann immer mehrere Pausen jetzt machen, um überhaupt meine Wohnung zu erreichen. Sie haben gesagt, Sie haben keine Muskelschmerzen. Sie haben Keine Schmerzen. Ich habe keine keine. Schmerzen, aber die Luft ist schlecht. Ich kriege keine Luft. Haben Sie Luftnot auch in der Ruhe, oder? In der Ruhe, ja, jetzt 3 Stunden ganz stark auch in der Ruhe. Ich muss ziemlich schnell atmen und kriege schlecht Luft. Leiden Sie unter Herzrasen oder Palpitation? Wie bitte? Herzrasen, leiden Sie unter Herzrasen? Herzrasen. Also ich glaube, mein Puls geht jetzt ziemlich schnell. In der letzten Zeit war er auch, glaube ich, schneller, der Puls. Ja, schneller als normal. Gibt es bestimmte Auflöser für diese Luftnot? Ja, wenn ich mich bewege. Wenn ich mich etwas körperlich anstrenge, das schaffe ich nicht mehr. Ich muss mich eigentlich in den Sessel setzen, oder ins Bett und mit vielen Kissen im Bett. So kann ich ganz gut, so kann ich Luft kriegen. Aber ich kann jetzt nicht mehr gehen hier oder die Treppe steigen. Das schaffe ich jetzt nicht. Okay. Haben Sie ähnliche Beschwerden früher? Nein, aber in den letzten Wochen hatte ich eben auch schon Luftnot, aber nicht so schlimm. Ja. Waren Sie deswegen beim anderen Arzt? Jetzt nicht, in den letzten Wochen nicht, aber sonst werde ich vom Arzt kontrolliert, weil er sagt, ich habe mein Herz funktioniert nicht mehr richtig, ich habe auch eine schlecht fließende Herzklappe und mein Arzt überprüft das immer einmal im Jahr. Und er sagte mir, wenn es jetzt schlimmer wird, dann soll ich sofort kommen. Aber heute ist es so schlimm, da bin ich lieber gleich ins Krankenhaus gegangen, in die Klinik. Ja, okay, ich habe verstanden. Hat Ihr Arzt deswegen ein Medikament verschrieben oder nehmen Sie... Verschrieben, ja. Ich nehme mehrere Medikamente. Einmal wegen meinem hohen Blutdruck. So seit 10 Jahren habe ich hohen Blutdruck und da nehme ich ein Medikament und ein Medikament, was auch mein Herz wohl etwas unterstützen soll. Und ein Medikament gegen hohes Cholesterin nehme ich. Okay. Wissen Sie, welche wie heißen die Medikamente? Ja, ich habe hier einen Zettel. Auf dem Zettel steht Carvedilol. 1,25, ja. Dann nehme ich morgens eine Tablette und abends. Mhm. Und dann steht hier noch Candesartan, 8 Milligramm, eine morgens, eine abends. Und für Cholesterin nehme ich Rosuvastatin, 20 steht dahinter, 20 nehme ich eine abends. Ja, okay. Haben Sie Husten? Ja, in den letzten Tagen habe ich vermehrt Husten gehabt und heute muss ich auch ganz häufig husten und auch Schleim aushusten. Ja, könnten Sie bitte die Schleim beschreiben? Wie ist die Schleim? Ja, der ist so weißlich, weißlich, ja. Sonst nicht, nee. Keine Farbe, weißlich. Okay. Rauchen Sie Zigarette? Ich habe früher mal geraucht, aber das ist schon 30 Jahre her. Da habe ich geraucht, aber seit 30 Jahren rauche ich nicht mehr. Ja, okay. Wie viele Jahre haben Sie geraucht? Na, so 15 Jahre, aber nicht viel. 5 Zigaretten vielleicht am Tag. Das war nicht so viel. Ja, okay. Haben Sie Ihr Blutdruck gemessen? Den Blutdruck? Ja. Jetzt heute nicht. Ich habe mal hin und wieder messe ich mal den Blutdruck. Ich glaube, letzte Woche habe ich mal gemessen. Da war er so 145. zu 90, ja, aber er war in letzter Zeit war er nie sehr hoch. Der Arzt war eigentlich bei den Arztkontrollen, war der Arzt eigentlich immer zufrieden mit dem Blut. Okay. Haben Sie Luftnot beim Ein- und Ausatmen beide, oder? Muss jetzt auch einfach viel schneller atmen. So. Ich atme sonst ruhiger, aber heute und seit diesen 3 Stunden muss ich viel mehr atmen, viel schneller. Ja. Okay. Haben Sie geschwollene Beine? Ja, gerade in den letzten Wochen, da sind die Beine immer sehr dick und zum Abend besonders dick und morgens sind sie dann manchmal etwas dünner, aber immer geschwollen. Und das ist in den letzten Wochen stärker geworden. viel stärker. Ja, eine Beine oder beide Beine? Beide Beine. Haben Sie Rötung in der Beine oder nur geschwollene Beine? Schwer haben. Nö, sonst die Beine, sonst sie sind dick, die Beine, aber sonst sind die Beine in Ordnung. Ja, haben Sie im Beine Kribbeln, Taubheitsgefühl oder Lähmung? Nein, habe ich nicht. Ja. Haben Sie in der letzten Zeit eine Reise gemacht? Nein, keine große Reise. Ich war im letzten Sommer 3 Wochen in Österreich, aber sonst habe ich keine großen Reisen gemacht. Nein. Okay. Sind die Luftnot beim Wiegen verschlechtert? Habe ich dich gefasst? Ja. Beim Liegen. Ich kann mich gar nicht mehr hinlegen seit 3 Stunden. Da bekomme ich keine Luft. Deshalb muss ich sitzen. Und okay. In den letzten Wochen musste ich auch immer nachts mit mindestens zwei Kissen liegen. Mein Kopf musste etwas höher liegen, sonst konnte ich gar nicht schlafen. Und ich musste auch nachts ganz häufig auf Toilette und Wasser lassen. Wie oft gehen Sie auf die Toilette? Nachts? Ja, in den letzten Wochen so 4-mal. Mhm. Okay. Haben Sie Fieber? Nein. Ich hatte auch in letzter Zeit kein Fieber. Nee. Mhm. Haben Sie Nachschweiß oder Schweißausbrüche? Ja, das hatte ich schon in den letzten Wochen, als das mit der Luftnot schlimmer wurde, hatte ich häufig auch mal nachts, dass ich stark geschwitzt habe und habe ich dann auch nicht mehr so gut geschlafen, weil ich war mehr unruhig, war aber immer tagsüber sehr müde und sehr schlapp. Haben Sie Probleme beim Stuhlgang? Nein, das ist in Ordnung. Okay. Was lassen Sie gehen oft? Sie gehen oft auf die Toilette. Haben Sie noch andere? Noch haben Sie noch andere? Haben Sie Veränderungen anders in nachts auf die Toilette gehen? Haben Sie noch Probleme bei Wasserlassen? Normal habe ich keine Probleme. Ich war vor einem Jahr beim Urologen zur Vorsorgeuntersuchung. Da war alles in Ordnung. Prostata ist in Ordnung. Aber ich muss eben jetzt in den letzten Wochen nachts viel häufiger auf Toilette und Wasser lassen. Okay. Ist Ihnen Schwindel? Ja, heute jetzt seit der Luftnot, jetzt ist mir ziemlich schwindelig und ja. Ja, okay. Haben Sie in der letzten Zeit ab- oder zugenommen? Ich habe zugenommen. Ich habe so in den letzten 4 Wochen ungefähr 5 Kilo zugenommen. Wie ist Ihr Appetit? Der Appetit ist normalerweise gut. Ich vertrage vom Essen her auch alles, aber so in den letzten Wochen auch, wo ich die Luftnot so hatte und so, da war der Appetit nicht mehr so gut. Ich habe mich allerdings auch weniger bewegt, weil ich ja so schnell Luftnot bekam. Okay, ich verstehe. Ist Ihnen Allergie bekannt? Wie bitte, eine? Allergie. Allergie habe ich nicht, nein. Okay. Haben Sie vollständig geimpft? Ich bin, glaube ich, vollständig geimpft, ja. Ich habe häufiger Arbeitsunfälle gehabt in meinem Beruf und da wurde ich häufiger versorgt und da kriegte ich alle Impfungen, Tetanusimpfung und Diphtherie und Covid-Impfung habe ich auch alle gehabt. Mein Hausarzt ist da zufrieden. Ja, okay, einverstanden. Als Vorerkrankung leiden Sie arterielle Hypotonie, Hyperchorestämie. Gibt es noch etwas? Nein, aber wie gesagt, mein Arzt sagte eben, dass ich auch ein schwaches Herz habe. Okay. Wurden Sie schon einmal operiert? Ja, als Kind wurde ich mal operiert. Da war ich so, glaube ich, 10 Jahre alt. Da wurde ich an den Mandeln operiert. Und da war ich so, glaube ich, 13 Jahre alt, da wurde ich am Blinddarm operiert. Ja. Okay. Trinken Sie Alkohol? Ja, aber das ist nicht regelmäßig. Ich trinke mal, wenn wir Besuch haben, Freunde da sind, dann trinke ich mal ein Glas Bier, aber nicht jeden Tag. Okay. Bitte nehmen Sie diese Frage nicht persönlich. Das ist eine Routinefrage bei uns. Haben Sie Kontakt mit Drogen? Nein, habe ich nicht. Okay. Ihre Eltern, leben Ihre Eltern noch? Die Mutter lebt noch. Die Mutter ist 84 Jahre alt. Die hat auch hohen Blutdruck und allgemeinen Gelenkverschleiß, Arthrose in den Gelenken. Der Vater, der ist gestorben mit 78 und da hat man gesagt, er ist an Herzschwäche gestorben. Okay, also ja, mein Beileid. Haben Sie Geschwister? Ich habe einen Bruder. Der ist 2 Jahre älter als ich. Der hat hohen Blutdruck. Ja. Okay. Was machen Sie von Beruf? Ich bin von Beruf Tischler. Tischler, ja. Sind Sie verheiratet? Ja, ich bin verheiratet und wohne mit meiner Frau zusammen. Okay. Haben Sie Kinder? Ja, 2 Kinder, die sind 32 Jahre alt und 34 Jahre alt. Ja, die sind gesund. Ja, okay. Okay, ich habe meine Fragen gestellt. Möchten Sie etwas hinzufügen? Ja, was kann das sein, dass es mir jetzt so schnell so schlecht geht und ich keine Luft mehr bekomme? Ja, ich verstehe. Aber jetzt kann ich nicht momentan Ihnen keine genaue Diagnose nennen. Wir müssen erstmal ein paar Untersuchungen durchführen, wie Blutabnahme, körperliche Untersuchung und Röntgenuntersuchung. Nach der Ergebnisse sprechen wir zusammen gemeinsam alles. Für die weitere Untersuchungen und Behandlungen müssen Sie bei uns bleiben. Bitte nehmen Sie einen Platz im Wartezimmer. Ich rufe Sie gleich an. Ja, danke. Okay, können wir so machen. Gut. So, dann brauchen Sie jetzt einige Minuten und vielleicht... Haben Kollegen oder Kolleginnen andere Fragen? Ich habe keine Frage. Okay. Ayşegül, Ersatzgespräch anfangen, oder? Ja, können wir anfangen, ja. Okay. Hallo, Oberarzt. Guten Abend. Guten Abend. Ich habe einen neuen Patient. Hatten Sie kurze Zeit für mich? Ja, habe ich. Ja, ich berichte über den Patienten Hans-Peter Engelbrecht. Er ist 61 Jahre alt, 5.2.1982 geboren. 62. Ich habe 60 geschrieben. Ja. 60 geboren, 1,81 Meter und 86 Kilogramm schwer. Ja. Er hat sich bei uns heute seit drei Stunden bestehende starke Luftnot Düsme vorgestellt. Ja. Er berichtete, dass die Schmerzen seit drei Wochen allmählich bei Belastung aufgetreten. Schmerzen oder Symptome oder Beschwerden? Symptome, ja. Ja, oder Beschwerden. Und wurden die Symptome im Laufe seit verschlechtert. Er habe auch jetzt die Symptome in Ruhe auch. Ja. Er klagte über Herzrasen, Palpitation, Angstgefühl. Er leide an Herzrasen und Düsne. Ja. Er nutzt zwei Kissen zum Schlafen. Er leide an Herzklappenkrankheit. Es besteht anamnestisch ein Hinweis auf ein Vizium, Herzklappenvizium. Herzklappenvizium, ist sehr unklarer Lokalisation. Wir haben es ja noch nicht rausgefunden. Der Patient weiß nicht, welche Herzklappe betroffen ist. Ein Herzklappenvizium. Ja? Herzklappenvizium. Und arterielle Hypotonie seit 10 Jahren und Hyperchorestämie. Ja. Hyperchorestämie. Er habe in letzter Zeit 4 Kilo zugenommen. In welchem Zeitraum? Wissen Sie das? Letzte 4 Wochen berichtet der Patient über eine Gewichtszunahme von 4 Kilo. Ja. Ja, 4 Kilo. Er klappte auf Nykterie. Ja. Wie oft? Viermal. Nykterie, ja. Nykterie. Beinödeme. Die Beinödeme sind am Abend Patient klagt über tagsüber zunehmende Beinödeme und mit viermaliger Nykturie. So, dann kann man sagen, werden die Beine dicker. Mhm. Gibt es Auffälligkeiten in der Familienvorgeschichte? Ja, der Vater leidet an dein Vater ist mit 78 Jahren Herzinsuffizienz gestorben. Ja. Okay. Die Mutter hat arterielle Hypotonie und Polyarthrose. Polyarthrose, ja. Und Bruder hat arterielle Hypertonie. Okay. Gut. Was ist Ihre Verdachtsdiagnose? Meine Verdachtsdiagnose: akuter Schub, eine Herzinsuffizienz. Okay. Also wahrscheinlich eine dekompensierte Herzinsuffizienz, Myokardinsuffizienz bei Klappenvizium. Und das werden die Untersuchungen zeigen, welche Herzklappe betroffen ist. Das werden Sie vielleicht durch Ihre körperliche Untersuchung feststellen oder dann durch eine Echokardiographie lässt sich das ja besser angrenzen. Okay. Gibt es da differenzialdiagnostisch Sachen? Diferente. Şey, Wurstschmerzen, wofür der Feine, Wurstschmerzen, die Frage nach Wurstschmerzen, wofür der Feine, das spricht dagegen Akutkoronarsyndrom. Aber auch um einmal um mir Akutkoronarsyndrom auszuschließen, werde ich Blutherzenzyme und EKG. Also es spricht ja vieles wohl für eine dekompensierte Myokardinsuffizienz. Der Patient berichtet über eine Luftnot seit einigen Wochen mit einer doch deutlichen Gewichtszunahme. Wahrscheinlich Wassereinlagerung und den klinischen Symptomen viermal Nykturie mit dick geschwollenen Beinen. Jetzt eine Orthopnoe, eine Tachypnoe wahrscheinlich. Ja. Sie haben zu Anfang die Vitalwerte kontrolliert bei dem Patienten. Das war gut, um zu sehen, nicht, dass er jetzt hier noch stärker dekompensiert. Man muss auch befürchten, dass er eventuell dann auch schnell in ein Lungenödem kommt. Gut, dafür ist er jetzt bei uns in der Betreuung und Überwachung. Und wir müssen sehen, dass es dem Patienten schnell besser geht. Ja, ich finde, Sie haben das sehr systematisch gemacht. Versuchen Sie weiterhin nicht zu komplizierte Sätze zu sagen in der Schilderung, auch gerade wenn Sie das dem Oberarzt vorstellen, lieber kurze Sätze sagen. Herr Hans-Peter Engelbrecht ist 61 Jahre alt und stellte sich heute wegen akuter Dyspnoe, seit 3 Stunden bestehender Dyspnoe vor. Es besteht eine Gewichtszunahme von 4 Kilogramm in den letzten 4 Wochen bei viermaliger Nykturie und bekannter Herzinsuffizienz und einem Klappenvitium bisher unklarer Lokalisation. Und so, dass Sie da versuchen, die Grammatik, sonst können Sie Probleme kriegen, auch mit der Grammatik. Aber das ist ein Problem, das habe ich schon mit vielen anderen hier bei dem Training besprochen. Lieber einfache Sätze. Sie haben die medizinischen Fachbegriffe, denke ich, auch gut gemacht. Sie haben die Luftnot schnell korrigiert in Dyspnoe. Das ist ja auch immer schwierig, das umzusetzen. Und die wichtigen medizinischen Fachausdrücke sind hier Myokardinsuffizienz, Klappenvitium, Dyspnoe, Orthopnoe, vielleicht Tachypnoe. Die Frage nach einer Lippenzyanose haben wir jetzt nicht geklärt. Ja, also ich würde sagen, das haben Sie gut hingekriegt. Danke. Ja. Danke. Ich muss bald Prüfung? Haben Sie bald Prüfung? Ja. Nach 2 Wochen. Zweite Okay. Ja, gut. Ja. So. Dankeschön.